Dialog 25. Im Reisebüro. Dialog 25. At the travel agents. Wie viel kostet ein einfacher Flug nach Rom? How much is a single flight to Rome? Mit Charter oder mit Linienflug? By charter flight or by scheduled plane? Mit Charter bitte. By charter please. Einen Augenblick. Let me see. Sonntags gibt es einen Flug für 95 Euro. There's a flight for 95 euros on Sundays. Wann startet das Flugzeug? When does the plane leave? Um 6 Uhr früh. At 6 in the morning. Gut, ich möchte 2 Flüge für den 1. Mai buchen. Well, I'd like to book 2 flights on May the 1st. Sind noch 2 Plätze frei? Are there still 2 seats available? Einen Augenblick. One moment, please. Ja. Yes, there are. Raucher oder Nichtraucher? Smoking, non-smoking? Nichtraucher und Fensterplätze bitte. Non-smoking and window seats, please. Nützliche Fragen. Wann startet das Flugzeug? When does the plane leave? Wann kommt der Bus an? When does the bus arrive? Wann fährt der Zug ab? When does the train leave?